Der Schwund geschieht leise und unauffällig. Das Fatale daran ist, dass es, anders als beim Klimawandel, keine eindeutig identifizierbaren Kipppunkte beim Artensterben gibt. Die Populationsrückgänge, die wir derzeit erleben, gelten zwar als Vorboten des Aussterbens, aber sie geschehen in einem schleichenden Prozess. Zunächst verringern sich die Bestände, dann werden einzelne Populationen ausgelöscht. Schließlich ist die Art nicht mehr in allen Teilen ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets, sondern nur in einigen Regionen anzutreffen. Und irgendwann stirbt sie aus. Dafür können verschiedene Faktoren verantwortlich sein. Verlust der genetischen Vielfalt und damit eine geringere Anpassungsfähigkeit. Inzucht. Aber vor allem auch Umwelteinflüsse. Oft verstärken sich die Faktoren gegenseitig und führen dann in den sogenannten Teufelskreis des Aussterbens oder in eine Abwärtsspirale des Aussterbens. Es ist also mehr ein stilles Sterben, das sich gerade vollzieht. Und zwar auf allen drei Ebenen, die Biodiversität ausmachen. Vielfalt der Arten, Vielfalt innerhalb der Arten und Vielfalt der Ökosysteme. Alles schwindet, und zwar leise und unauffällig. Der große Knall ist weltweit noch nicht eingetreten. Bei Seen weiß man zwar, dass sie umkippen können, wenn stetig Düngemittel eingeleitet werden, weil diese die Nährstoffkonzentration erhöhen. In der Folge steigt die Biomasse, allen voran der Algen, bis diese den gesamten Sauerstoff verbraucht haben und das Gewässer erstickt. Selbst wenn die Zufuhr von Düngemitteln abrupt gestoppt würde, dauerte es sehr lange, bis ein solches Gewässer wieder in einen sauerstoffreichen Zustand käme. Hier kann es also tatsächlich und ganz wörtlich zu Kipppunkten kommen. Auch Riffe können von einem korallendominierten in einen algendominierten Zustand springen. Allerdings belegen neuere Studien, dass solche klaren Zäsuren beim Verlust von Biodiversität eher selten sind. Ganz im Gegenteil. Meist treten eher kontinuierliche Änderungen auf, keine sprunghaften. Aber das macht die Sache so gefährlich. Denn wir erkennen die wahren Folgen womöglich erst, wenn es zu spät ist. Und es wird noch komplizierter. Manchmal genügen schon kleine Änderungen, um einen großen Wandel herbeizuführen, wie das Beispiel der Dornenkronenseesterne vor der australischen Küste zeigt. Wandert der Seestern in großer Zahl dort in ein Riff ein, bleiben nach kurzer Zeit von den Korallen nur noch Skelette übrig. Schon ein einziges Tier kann innerhalb eines Jahres zwischen 5 und 13 Quadratmeter lebendes Riff vernichten. Früher traten solche Dornenkronenüberfälle selten auf. Inzwischen alle 15 Jahre.